Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. The Spirit doesn't only know all things. Der Heilige Geist weiß nicht nur alles. And loves to teach you. Und er liebt uns zu lehren. Another attribute which shows his divinity. Aber da gibt es noch eine Eigenschaft, die zeigt, dass er göttlich ist. Oh, somebody is listening to this devotional. Jemand hört gerade dieser Andacht zu. The Spirit is saying to you. Und der Heilige Geist sagt dir. That I'm healing you from a terrible, terrible stomach and digestive problem. Ich heile dich jetzt gerade von einem ganz schlimmen Problem der Verdauung in deinem Magen. I see there somebody who's got such strong acid reflux. Ich sehe da jemand, der gerade so starke Säurereflux hat. So terribly sick when you eat certain things. Und du hast dich so krank gefühlt, wenn du gewisse Dinge gegessen hast. Sometimes you even get so dizzy and the pain is so strong that you feel like you will pass out. Und manchmal wird es dir so schwindelig und die Schmerzen sind so stark, dass du das Gefühl hast, du wirst in Ohnmacht fallen. The miracle now. Aber der Heilige Geist sagt, vertraue mir für dieses Wunder jetzt gerade und empfange es im Glauben. I just thank you for this miracle. We honor it. Heiliger Geist, ich danke dir für dieses Wunder, wir ehren es. Be healed. Und sei geheilt. So the Holy Spirit is also omnipresent. Aber der Heilige Geist ist auch omnipräsent, allgegenwärtig. I'm wondering if I should just prophesy or if I shall teach. Ich frage mich, ob ich prophezeien soll oder lehren soll. We need to do some prophetic lives. Nein, wir werden lehren und wir werden ein paar Lives machen. Machen im prophetischen Such. Right. Omnipresent. Also allgegenwärtig. Look what Psalm 139 says. Schau, was der Psalm 139 sagt. By the way, this psalm is one of my personal favorites. Und dieser Psalm ist einer meiner Lieblingspsalme. Favorite, because I have several that I love. Also nicht der Lieblingspsalm, weil es gibt einige, die ich liebe. I love Psalm 1, I love 23, I love 118. There's a whole bunch I love. Ich liebe den Psalm 27 und der Psalm 1. Der Psalm 118, der Psalm 23, aber ich mag wirklich den Psalm 139. Unlike. Aber es gibt auch viele Psalmen, die ich nicht mag. David looks away from Jesus, looks at himself and is all depressed. Okay. Wisst ihr, diejenige, in denen David wegschaut von Jesus und auf sich selber und total depressiv ist. Because I want to learn never to be like he was at that moment. Und ich lese sie, weil ich lernen möchte, nie so zu sein in diesen Momenten. Don't focus on yourself and circumstances because you'll get depressed and write a depressed song. Fokussiere dich nicht auf dich und deine Umstände, denn sonst wirst du auch depressiv werden und depressive Psalmen schreiben. That's what David did. Denn das ist, was David gemacht hat. Bible, so we can learn something. Und Gott hat sie in die Bibel getan, damit wir von ihnen lernen können. Psalm 139, Vers 7. Aber schau, was der Psalm 139, Vers 7 sagt. Can I go from your spirit? Wo kann ich hingehen von deinem Geist? Talking about the Holy Spirit. Und da redet es vom Heiligen Geist. Where can I flee from your presence? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Go to heaven, you are there. Steige hinauf zum Himmel, so bist du da. And in hell, you are there. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea. Even there your hand shall lead me. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Even if darkness befalls me, but night shall be light about me. Und er sagt, dass sogar Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich herum. Night, the darkness cannot hide from you. Und da sagt er, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. And the light of both alike to you. Die Finsternis wäre für dich da wie Licht. Understand that this is the Holy Spirit. Und wenn du das mal verstehst, dass das der Heilige Geist ist, he present, wherever you go, there he is. Er ist allgegenwärtig. Überall, wo du bist, so ist er auch. Okay. Und was passiert? Dann können wir durch totale Dunkelheit hindurchgehen und glücklich sein, zufrieden sein, weil wir wissen, dass er da ist. Oder du kannst durch schwierige Momente gehen und es geht dir gut, weil du weißt, dass der Heilige Geist da ist. No place you can run to, he is not right there surrounding you and being in you. No, da gibt es keinen Ort, wo du hinrennen könntest, wo er nicht um dich rum ist und in dir ist. Once you understand this, und wenn du das mal verstehst, you will never again sing a song like this. Dann wirst du nie mehr so ein Lied singen. Come Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. It's like he's telling us to come. We don't have to tell him to come. Es ist er bittet uns zu kommen. You know, what a ridiculous song to have this idea that he's far away and we've got to tell him to come here. Was für ein merkwürdiges Lied, wo wir ihn bitten müssen zu kommen mit dieser Idee, dass er weit weg ist. Er ist omnipräsent, allgegenwärtig. Demonic circumstances, he's already there. Dunkelheit, schwierige, sogar dämonische Umstände, er ist immer dort. You become aware of, und wenn du das mal verstehst, do you know what's gonna, wisst ihr, was dann passiert? In the middle of the worst news that you've ever, mitten in den schlimmsten Neuigkeiten, die du je gehört hast, you take a deep, dann atmest du tief ein und sagst, oh, how beautiful that I'm not alone. Ah, wie wunderschön, dass ich nicht alleine bin. Spirit of God, which is the third person of the Godhead. Weil der Heilige Geist, der die dritte Person der Dreieinigkeit ist, ist gerade da mit mir. How can people be lonely? Wie können Leute einsam sein? This I will never understand. Das werde ich nie verstehen. For Christians. Viele Christen. Oh, I've been so lonely. Ah, ich bin so einsam. Oh, my best friend died. Oh, mein bester Freund ist gestorben. This, I lost that person. Our life is so long. Ich habe diese oder jene Person verloren. Jetzt bin ich so einsam. How can life be lonely if the Holy Spirit is omnipresent? Wie kann das Leben einsam sein, wenn der Heilige Geist allgegenwärtig ist? We've related to some people more intimately than we have to the Holy Spirit. Das Problem ist, dass wir mit Personen eine tiefere Beziehung haben als mit dem Heiligen Geist. When these people are gone, we are stuck. Und wenn diese Leute gegangen sind, dann sitzen wir fest. Remember, erinnere dich, he's with you. Er ist mit dir. He plays any circumstance, any moment. An jedem Ort, in jedem Umstand und in jedem Moment. And he's all powerful and he loves you. Und er ist allmächtig und er liebt dich. That settles it. Und das sollte alles beantworten. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.